Abschnitt 5 aus Mark Twains ausgewählte humoristischen Schriften. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Mark Twains ausgewählte humoristische Schriften von Mark Twain. Frau McWilliams beim Gewitter. Ja, fuhr Herr McWilliams fort, dies war nämlich nicht der Anfang seiner Rede. Die Furcht vor dem Gewitter ist eine der qualvollsten Schwächen, von denen ein menschliches Wesen heimgesucht werden kann. Sie ist meistens auf Frauen beschränkt. Hie und da findet sie sich jedoch auch bei einem kleinen Hunde und manchmal auch bei einem Manne. Es ist eine ganz besonders traurige Schwäche, indem sie einem Menschen den Verstand in höherem Grade raubt als irgendeine andere Furcht, da sie sich weder durch Vernunftgründe noch durch Beschämung unterdrücken lässt. Eine Frau, die dem Teufel selber ins Gesicht sehen könnte, oder einer Maus, verliert ihre Schneidigkeit und ist rein weg angesichts eines zuckenden Blitzes. Also, wie ich Ihnen sagte, ich warte auf an dem halb erstickten, von irgendwo herkommenden Schrei. Mortimer, Mortimer! Sobald ich meine 5 Sinne zusammenraffen konnte, richtete ich mich in der Dunkelheit auf und antwortete. Evangeline, rufst du? Was gibt's? Wo bist du? In die Wäschekammer eingeschlossen. Du solltest dich schämen, da zu liegen und so zu schlafen, während solch ein fürchterliches Gewitter losbricht. Nun, wie kann man sich denn schämen, wenn man schläft? Das hat ja keinen Sinn. Ein Mensch kann sich nicht schämen, verweilen er schläft, Evangeline. Das tust du freilich nie, Mortimer, das weiß ich wohl. Ich vernahm den Laut unterdrückten Schluchzens. Dieser Klang machte die scharfe Rede, die sich auf meine Lippen drängte, ersterben, und ich ließ mich stattdessen folgendermaßen vernehmen. Es tut mir leid, Liebe, es tut mir wirklich leid. Ich wollte es nicht tun. Komm heraus und... Mortimer, Himmel, was gibt's, mein Schatz? Ich glaube gar, dass du noch im Bett liegst. Warum nicht? Natürlich. Augenblicklich stehe auf. Ich dächte, du sollst doch ein klein wenig Acht auf dein Leben geben, um meinet und der Kinder willen, wenn nicht schon um deinetwillen. Aber lieber Schatz, hör auf, Mortimer. Du weißt, bei einem solchen Gewitter ist der allergefährlichste Platz das Bett. Das steht in allen Büchern. Aber das ist dir einerlei. Du bleibst doch darin liegen und wirfst lieber dein Leben rücksichtslos weg. Der Himmel weiß warum. Höchstens aus ewiger Rechthaberei und... Aber zum Kuckuck, Evangeline. Ich bin ja jetzt nicht mehr im Bett. Ich bin... Dieser Satz wurde unterbrochen durch einen plötzlichen Blitzstrahl, begleitet von einem unterdrückten Aufschrei meiner Frau und einem furchtbaren Donnerschlag. Da, nun siehst du, wozu das führt. O Mortimer, wie kannst du so ruchlos sein, bei einem solchen Wetter zu fluchen? Ich habe ja nicht geflucht. Und das kam gar nicht davon her, es wäre ganz ebenso gekommen. Auch wenn ich kein Wörtchen gesagt hätte. Und du weißt ganz gut, Evangeline. Oder solltest es wenigstens wissen, dass wenn die Atmosphäre mit Elektrizität geladen ist, oh ja, jetzt habe nur recht und wieder recht und noch einmal recht. Ich begreife nicht, wie du so handeln magst, da du doch weißt, dass wir keinen Blitzableiter haben und dass deine arme Frau und Kinder rein der Gnade der Vorsehung anheimgegeben sind. Aber was tust du? Ein Zündhölzchen anstecken. Bei einem solchen Wetter bist du völlig doll. Zum Henker, Frau, was schadet denn das? Es ist ja hier so finster wie in einer Kuh. Und lösch es augenblicklich aus. Willst du uns alle geflissentlich zugrunde richten? Du weißt doch, dass nichts so den Blitz ansieht wie ein Licht. Pff, krach, bumm, bumm, bumm. Oh, da höre, jetzt siehst du, was du angerichtet hast. Wieso? Ein Schwefelhölzchen kann allenfalls den Blitz anziehen, aber gewiss ruft es keinen Blitz hervor. Ich stehe dafür ein. Sollte aber dieser Schuss dennoch meinem Zündhölzchen gegolten haben, so war er jämmerlich gezielt. Eine Leistung, die unter Tausenden kaum einer fertig bringt. Schäme dich, Mortimer, da stehen wir dem Tode Auge in Auge gegenüber, und doch bist du fähig, in einem so feierlichen Augenblick eine solche Sprache zu führen. Wenn du nicht den Wunsch hast, Mortimer. Nun, hast du eigentlich heute ein Nachtgebet gesprochen? Ich war eben dabei. Da fiel mir ein, auszurechnen, wie viel 12 mal 13 ist und tsch, bum, bum, bum, rum, rum, bang, krach. Oh, wir sind verloren, rettungslos verloren. Wie konntest du so etwas versäumen bei solch einem Wetter? Aber es war ja noch nicht so ein Wetter. Es war kein Wölkchen am Himmel. Wie konnte ich ahnen, dass wegen einer so kleinen Unterlassungssünde all dies Gerumpel und Gepolter losgehen würde? Und ich meine, es ist gerade nicht hübsch von dir, so viel Aufhebens davon zu machen, da du doch weißt, dass es so selten vorkommt. Vorher habe ich es nie versäumt, nie seit dem großen Erdbeben, an dem ich schuld war. Mortimer, wie du sprichst, hast du das gelbe Fieber vergessen? Meine Liebe, du legst mir immer das gelbe Fieber zur Last, und ich meine doch, das ist ganz sinnlos. Wie soll denn ein kleines Frömmlichkeitsvergehen von mir so weithin wirken? Das Erdbeben will ich meinetwegen auf mich nehmen, weil es in der Nachbarschaft stattfand. Aber ich will mich hängen lassen, wenn ich verantwortlich sein soll für jedes lumpige Psch, Bum, Bum, Blum, Bum, Bang. Oh Gott, gewiss hat es irgendwo eingeschlagen. Wir werden keinen Tag mehr erleben. Und dann, wenn wir nicht mehr sind, kann es dir eine Genugtuung sein, zu wissen, dass dein gottloses Gerede, Mortimer, nun, was ist wieder los? Deine Stimme klingt, wie wenn Mortimer, stehst du wirklich vor dem offenen Kamin? Das ist allerdings mein Verbrechen in diesem Augenblick. Geh augenblicklich davon weg. Es scheint, du bist entschlossen, Vernichtung über uns alle zu bringen. Weißt du nicht, dass es keinen besseren Leiter für den Blitz gibt als ein offenes Kamin? Wo bist du nun hingegangen? Da, ans Fenster. Oh, um Gottes Willen, hast du den Verstand verloren. Geh weg von dort, augenblicklich. Die kleinsten Kinder wissen, dass es lebensgefährlich ist, während eines Gewitters am Fenster zu stehen. Lieber, guter, ich weiß, ich erlebe keinen Tag mehr. Mortimer. Ja? Was ist das für ein Rascheln? Ich bin's. Was tust du denn? Ich bemühe mich, das obere Ende meiner Unterbeinkleider zu finden. Schnell, wirf das Zeug weg. Du wirst doch nicht diese Kleidungsstücke bei einem solchen Wetter anziehen wollen. Du weißt doch, dass allen Autoritäten zufolge wollene Stoffe den Blitz anziehen. O Liebster, Bester, ist es nicht genug, dass man aus natürlichen Ursachen stets in Lebensgefahr schwebt? Und du tust alles Erdenkbare, was die Gefahr vermehren kann. So singe doch nicht. Wie kannst du auf den Einfall kommen? Nun, was kann denn das schaden? Mortimer, ich habe dir 100 Mal gesagt, dass Singen Schwingungen in der Atmosphäre verursacht, die den Zug des elektrischen Stroms unterbrechen, und um alles in der Welt, wozu machst du die Tür auf? Gerechter Himmel, Weib, ist auch dabei Gefahr? Gefahr? Der Tod ist dabei. Jeder, der irgend darauf geachtet hat, weiß, dass einen Luftzug verursacht, geradezu den Blitz herbeiziehen heißt. Du hast ihn nur halb zugemacht. Schließe sie fest und mach schnell, oder wir sind alle verloren. Oh, es ist etwas Fürchterliches, bei einem solchen Wetter mit einem Wahnwitzigen eingeschlossen zu sein. Mortimer, was tust du? Nichts. Ich drehe eben den Wasserhahn auf. Dieses Zimmer ist zum Ersticken dumm. Ich muss mir Gesicht und Hände netzen. Du hast, scheinst, den letzten Rest deines Verstandes verloren. Wo der Blitz einen anderen Gegenstand einmal trifft, schlägt er 50 Mal ins Wasser. Drehe schnell zu. O Lieber, ich sehe schon, dass nichts auf dieser Welt uns retten kann. Ich glaube, dass Mortimer, was war das? Es war ein Bild. Hab's heruntergestoßen. Dann stehst du also hart an der Wand? Eine unerhörte Unvorsichtigkeit. Weißt du nicht, dass es keinen besseren Leiter für den Blitz gibt als eine Wand? Mach, dass du davon wegkommst. Und eben warst du auch wieder nahe daran zu fluchen. Oh, wie kannst du so verzweifelt gottlos sein, während deine Familie in solcher Gefahr schwebt? Mortimer, hast du ein Federbett hertun lassen, wie ich dich gebeten habe? Nein, hab's vergessen. Vergessen? Es kann dich dein Leben kosten. Hättest du jetzt ein Federbett, um es in die Mitte des Zimmers zu breiten und dich darauf zu legen, so wärst du völlig in Sicherheit. Komm hier herein, schnell, ehe du noch weitere tolle Streiche machen kannst. Ich versuchte es, aber die Kammer vermochte uns beide bei geschlossener Türe nicht zu fassen, wenn wir nicht ersticken wollten. Ich schnappte eine Weile nach Luft, dann stürzte ich hinaus. Meine Frau rief, Mortimer, es muss etwas zu deiner Rettung geschehen. Gib mir das deutsche Buch, das auf dem Kaminsims liegt, und ein Licht, aber steck es nicht an. In dem Buche finden sich einige Ratschläge. Ich holte das Buch auf Kosten einer Base und anderer zerbrechlichen Sachen. Meine Frau schloss sich mit ihrem Licht ein, worauf ich einen Augenblick Ruhe hatte. Dann rief sie heraus, Mortimer, was war das? Nur die Katze. Oh, Jammer, fang sie und sperr sie in den Waschschrank ein. Rasch, lieber Schatz, die Katzen sind voll Elektrizität. Ich bekomme gewiss noch weiße Haare bei den furchtbaren Gefahren dieser Nacht. Ich vernahm wieder das unterdrückte Schluchzen. Sonst würde ich weder Hand noch Fuß geregt haben zu einem solchen Beginn in der Dunkelheit, nämlich über Stühle und alle Arten von Hindernissen, die meist sehr hart und scharfkantig waren, auf die Katze Jagd zu machen. Endlich war es mir gelungen, Mieze in den Schrank zu schließen, freilich auf Kosten von über $400 an zerbrochenen Möbeln und Schienbeinen. Dann drang es dumpf aus dem Kämmerchen. In dem deutschen Buche steht, es sei bei einem Gewitter am sichersten, sich mitten im Zimmer auf einen Stuhl zu stellen. Die Stuhlbeine müssen durch Nichtleiter isoliert werden. Das heißt, du musst die Stuhlbeine auf Sturzbecher von Glas stellen. Pfsch, bumm, bam, krach. Oh, höre doch, eile dich, Mortimer, ehe du getroffen wirst. Es gelang mir, die Gläser zu finden. Es waren die letzten vier. Alle anderen hatte ich zusammengeschlagen. Ich isolierte die Stuhlbeine und bat um weitere Verhaltungsmaßregeln. Mortimer, dein heißt es. Während eines Gewitters entferne man Metalle, wie zum Beispiel Uhren, Ringe, Schlüssel von sich und halte sich auch nicht an solchen Stellen auf, wo viele Metalle beieinander liegen oder mit anderen Körpern verbunden sind, wie an Herden, Öfen, Eisengittern und dergleichen. Verstehst du das, Mortimer? Heißt das, dass man Metalle bei sich behalten muss oder fern von sich halten? Ja, ich weiß auch nicht recht. Es kommt mir etwas unklar vor. Ich kenne die Sprache nicht so genau. Wenn ich das Deutsch recht verstehe, so scheint es mir zu besagen, dass man Metall an sich haben soll. Ja, so muss es wohl sein. Das sagt ja der gesunde Menschenverstand. Es wirkt wie beim Blitzableiter, weißt du? Setz deinen Feuerwehrhelm auf, Mortimer. Der ist fast ganz aus Metall. Ich holte ihn und setzte ihn auf. Ein recht schweres, plumpes und unbequemes Ding. In einer heißen Nacht, in einem dumpfen Zimmer. War mir doch schon mein Nachtgewand mehr Bekleidung, als ich eigentlich bedurfte. Mortimer, ich glaube, dein Unterleib bedarf auch eines Schutzes. Willst du nicht so gut sein und deinen Bürgerwehrsäbel umschnallen? Ich will, Vater. Jetzt, Mortimer, musst du nur etwas zum Schutz deiner Füße haben. Bitte, schnalle deine Sporen an. Ich tat es, ohne ein Wort zu sagen, und hielt meine gute Laune aufrecht, so gut ich konnte. Mortimer, es heißt in dem deutschen Buche weiter, das Gewitterläuten ist sehr gefährlich, weil die Glocke selbst sowie der durch das Läuten veranlasste Luftzug und die Höhe des Turmes den Blitz anziehen können. Mortimer, heißt das, dass es gefährlich sei, die Kirchenglocken während eines Gewitters nicht zu läuten? Ja, es sieht so aus. Wenn dies das Partizip der Vergangenheit im Nominativ Singularis ist. Und das scheint mir so. Ja, ich denke, es heißt, dass in Anbetracht der Höhe des Kirchsturms und in Ermangelung von Luftzug es sehr gefährlich sein würde, während eines Gewitters die Glocke nicht zu läuten. Und außerdem, siehst du nicht, dass gerade der Ausdruck »Schon gut, Mortimer, verliere die kostbare Zeit nicht mit Reden. Hole die große Tischglocke. Sie ist gerade dort auf dem Vorplatz. Geschwind, lieber Mortimer, wir sind beinahe in Sicherheit. Oh, mein Bester, ich glaube, wir kommen diesmal noch davon. Unsere kleine Sommerwohnung steht oben auf einer Hügelreihe, die über ein Tal hineinschaut. Mehrere Bauernhäuser sind in unserer Nachbarschaft das nächste, 300 bis 400 Yards entfernt. Als ich auf dem Polierstuhl stehend die schreckliche Glocke 7 oder 8 Minuten lang geläutet hatte, wurden unsere Läden plötzlich von außen aufgerissen und eine Laterne fuhr blendend an das Fenster, während eine Stimme also sprach, »Was in aller Welt ist hier los?« Das Fenster war voll von menschlichen Köpfen und die Köpfe voll von Augen, welche mein Nachtgewand mit der kriegerischen Ausrüstung darüber wild anstierten. Ich ließ die Glocke sinken, sprang verwirrt vom Stuhl herunter und sagte, »Es ist nichts los, gute Freunde, nur eine kleine Störung wegen des Gewitters. Ich habe mich bemüht, den Blitz abzuhalten.« »Gewitter? Blitz? Ei, Herr MacWilliams, haben Sie den Verstand verloren? Es ist eine schöne sternenhelle Nacht, keine Spur von Gewitter.« Ich schaute hinaus und war so erstaunt, dass ich eine Zeit lang kein Wort herausbrachte. Dann sagte ich, »Ich begreife das nicht. Wir sahen das Zucken der Blitze ganz deutlich durch die Vorhänge und Läden und hörten den Donner.« Die Leute legten sich nacheinander auf den Boden und wälzten sich vor Lachen. Zwei lachten sie zu Tode. Einer von den Überlebenden bemerkte, aber dass sie nicht daran dachten, ihre Läden aufzumachen und einmal auf den hohen Hügel dort hinaufzusehen. Was sie hörten, waren Kanonenschüsse. Was sie sahen, war das Feuer derselben. Wissen Sie, der Telegraph hat gerade um Mitternacht die Kunde gebracht, dass Cleveland ernannt ist und darum die ganze Geschichte. Ja, Herr Twain, wie ich gleich zu Anfang sagte, bemerkte Herr MacWilliams zum Schluss, die Vorschriften, um die Menschen von Blitzschlag zu bewahren, sind ja vortrefflich und so zahllos, dass es mir schlechterdings unbegreiflich ist, wie irgendjemand es fertigbringt, getroffen zu werden. Mit diesen Worten raffte er sein Bündel und seinen Schirm zusammen und stieg aus, denn der Zug war an seinem Wohnort angekommen. Ende von Abschnitt 5, gelesen von Margot.